Jäher Abbruch der Freundschaft. Die Leistungskonkurrenzen am Konservatorium waren vorüber. Ich hatte dabei sehr gut abgeschnitten. Jetzt hatte ich noch beim Schlusskonzert im Johannissaal zu dirigieren, und zwar den ersten Satz aus dem Violinkonzert in A-Dur von Mozart, Solist war mein Mitschüler Karl Penn, und einen Satz aus dem Klavierkonzert C-Moll von Beethoven mit Frau Hornig als Solistin. Keine leichte Aufgabe, wenn man an das Lampenfieber der Solistin und des Dirigenten dachte. Doch ging alles gut vorüber. Viel mehr Aufregung bedeutete für mich der zweite Abend, an dem Kammersänger Rossi drei von mir vertonte Orchesterlieder sang und zwei Sätze aus meinem Sextett für Streicher erstmalig aufgeführt wurden. Beide Kompositionen brachten mir schönen Erfolg. Adolf befand sich im Künstlerzimmer, als mir Professor Max Jentsch, bei dem ich Kompositionslehre gehört hatte, gratulierte. Auch der Leiter der Kapellmeisterschule, Gustav Gutheil, beglückwünschte mich. Und zu guter Letzt erschien sogar noch der Direktor des Konservatoriums im Künstlerzimmer, um mir herzlich die Hand zu schütteln. Das war etwas viel für mich, der ich doch noch vor einem Jahr in der staubigen Tapeziererwerkstätte an der Krempelmaschine gestanden war. Adolf glühte vor Begeisterung und war richtig stolz auf seinen Freund. Was wirklich in seinem Herzen vorging, konnte ich mir denken. Gewiss hatte er noch niemals die Ziellosigkeit seines Wiener Aufenthaltes so bitter empfunden wie damals, als er sah, wie ich mich inmitten rauschenden Triumphes bereits auf dem sicheren Wege zu den von mir erstrebten Zielen befand. Nur noch wenige Tage, dann war das Semester zu Ende. Ich freute mich schon schrecklich auf daheim, denn trotz meines erfolgreichen Studiums hatte mich in der fremden Großstadt das bittere Gefühl des Heimwehs niemals ganz verlassen. Adolf hatte kein Daheim und wusste nicht, wohin er gehen sollte. Wir besprachen, wie die nächsten Wochen und Monate ablaufen würden. Auch Frau Zackreis kam in unser Zimmer geschlichen und fragte hüstelnd, wie das nun mit uns beiden würde. »Jedenfalls bleiben wir zusammen«, erklärte ich sogleich, wobei ich darunter nicht nur mein Zusammensein mit Adolf verstand, das erschien mir selbstverständlich, sondern auch das weitere Verbleiben bei Frau Zackreis, mit der wir uns so gut zusammengelebt hatten. Im Übrigen stand mein Plan fest. Gleich nach Semesterschluss wollte ich nach Linz fahren, bis zum Herbst bei meinen Eltern bleiben und dann die achtwöchige Ausbildung bei der Ersatzreserve über mich ergehen lassen, was ich der Direktion des Konservatoriums schon mitgeteilt hatte. Spätestens in der zweiten Novemberhälfte wollte ich wieder in Wien sein. Meinen Anteil am Mietzins versprach ich regelmäßig an Frau Zackreis zu senden, damit uns das Zimmer erhalten blieb. Frau Zackreis wollte gleichfalls in den nächsten Tagen auf das Land fahren. Sie hatte Verwandte in Mähren, die sie besuchen wollte. Nun war sie besorgt, die Wohnung allein zurücklassen zu müssen. Doch Adolf beruhigte die Gute sogleich, er bleibe hier und wolle warten, bis sie zurückkäme. Dann könne er immer noch auf ein paar Tage zu Verwandten seiner verstorbenen Mutter ins Waldviertel fahren. Frau Zackreis war über diese Lösung sehr erfreut und versicherte uns, wie zufrieden sie mit uns wäre. Zwei so nette junge Herren, die pünktlich ihre Miete zahlen und keine Damenbekanntschaften auf das Zimmer bringen, finde sie in ganz Wien nicht mehr. Als ich mit Adolf allein war, sagte ich ihm, dass ich im nächsten Studienjahr trachten würde, bei einem Wiener Symphonieorchester als Bratschist unterzukommen. Damit würde sich meine wirtschaftliche Lage so weit bessern, dass ich auch ihm ausreichend helfen könne. Adolf, der in diesen Tagen sehr reizbar war, sagte weder Ja noch Nein zu meinem Vorschlage. Auch über seine künftigen Pläne sprach er kein Wort, doch nahm ich ihm das angesichts meiner Erfolge nicht übel. Auch erhielt ich zu meinem großen Erstaunen keinerlei Aufträge, ihm über Stefanie zu berichten. Doch nahm ich mir vor, ihm selbstverständlich zu schreiben, was ich über sie erfahren konnte. Adolf versprach mir, fleißig zu schreiben und mich über Ereignisse in Wien, die mich interessieren, zu benachrichtigen. Der Abschied, das Datum anfangs Juli 1908, ist von besonderer Bedeutung, fiel uns beiden schwer. War es auch trotz meiner angeborenen Nachgiebigkeit häufig nicht leicht gewesen, mit Adolf auszukommen, so hatten doch unsere freundschaftlichen Gefühle über alle persönlichen Schwierigkeiten triumphiert. Wir kannten uns jetzt schon bald 4 Jahre lang und hatten uns in äußeren Dingen gut aneinander gewöhnt. Den reichen Schatz an gemeinsamen künstlerischen Erlebnissen in Linz und an vielen herrlichen Wanderungen hatte ich in Wien wesentlich vermehrt und vertieft. Für mich bedeutete Adolf in Wien ein Stück meiner Heimat, denn er hatte ja meine schönsten Jugendeindrücke miterlebt und kannte mich besser als jeder andere Mensch. Ihm hatte ich es zu danken, dass ich an das Konservatorium gekommen war. Dieses Gefühl der Dankbarkeit, vertieft durch das Empfinden einer echten, aus gemeinsamen Erlebnissen entsprungenen Freundschaft, band mich unerschütterlich an ihn. Ich war bereit, mich auch in Zukunft mit allen Eigenheiten, die seinem impulsiven Temperament entsprangen, bereitwilligst abzufinden. Wie sehr ich Adolf mit wachsender Reife und Lebenseinsicht als meinen Freund schätzte, bewies der Umstand, dass wir uns trotz des engen Zusammenlebens und der divergierenden Interessen eigentlich in Wien noch viel besser verstanden hatten als in Linz. Ich war bereit, für ihn nicht nur in das Parlament, in die Synagoge, selbst in die Spittelberggasse und weiß Gott wohin zu gehen, ich freute mich schon, mein nächstes Studienjahr wieder an seiner Seite zu verbringen. Naturgemäß bedeutete ich Adolf viel weniger, als er mir bedeutet hat. Dass ich aus seiner Heimat mit ihm nach Wien gezogen war, erinnerte ihn vielleicht ganz gegen seinen Willen immer wieder an seine eigenen, so schwierigen familiären Verhältnisse und die äußere Trostlosigkeit seiner Jugend. Freilich erinnerte ihn meine Gegenwart auch an seine Liebe zu Stefanie. Vor allem aber hatte mich Adolf als willigen Zuhörer schätzen gelernt. Er konnte sich gar kein besseres Publikum denken, denn ich stimmte ihm aufgrund seiner suggestiven Überredungsgabe auch in solchen Fällen zu, bei denen ich an sich durchaus anderer Meinung war wie er. Aber für ihn und das, was er vorhatte, blieben meine Ansichten ganz belanglos. Er brauchte mich ja bloß, um zu sich selbst sprechen zu können, denn er konnte doch nicht auf der alten Steinbank in Schönbrunn laute Selbstgespräche führen. Wenn er von seiner Idee so erfüllt war, dass er sich entladen musste, brauchte er mich etwa so, wie ein Solist ein Instrument braucht, um seinen Empfindungen Ausdruck zu verleihen. Dieser, wenn ich so sagen darf, instrumentale Charakter unserer Freundschaft machte mich für ihn wertvoller, als es meinen eigenen bescheidenen Anlagen entsprach. So nahmen wir denn voneinander Abschied. Adolf versicherte mir zum so und so vielsten Male, wie ungerne er allein bliebe. Ich möge mir doch vorstellen, wie öde es für ihn in dem gemeinsamen Zimmer wäre. Hätte ich nicht meinen Eltern schon von meiner Ankunft geschrieben, wäre ich trotz meiner Anfälligkeit für das leidige Heimweh noch ein paar Wochen in Wien geblieben. Er begleitete mich auf den Westbahnhof. Ich verstaute mein Gepäck und trat nochmals zu ihm auf den Bahnsteig. Adolf hasste Sentimentalitäten jeglicher Art. Je heftiger ihn etwas berührte, desto kühler wurde er. So nahm er jetzt nur meine Hände, ungewöhnlich, dass er beide Hände fasste, und drückte sie fest. Dann wandte er sich um und ging mit etwas überhasteten Schritten den Ausgang zu, ohne sich noch einmal umzusehen. Mir war elend zumute. Ich stieg ein und war froh, dass der Zug losfuhr und mir jede andere Entscheidung unmöglich machte. Meine Eltern waren froh, ihren einzigen Sohn wieder bei sich zu haben. Abends musste ich ihnen genau erzählen, wie es bei den Abschlusskonzerten zugegangen war. Die glückstrahlenden Augen meiner Mutter waren für mich der schönste Lohn. Als ich am anderen Morgen mit aufgestülpten Hemdsärmeln, dem blauen Arbeitsschurz vorgebunden, in die Werkstätte trat und fest zugriff, war auch der Vater mit mir zufrieden, denn er sah, dass ich das Handwerk, das die Grundlage unserer Existenz bildete, noch in Ehren hielt. Ohne viel Umstände übergab er mir einen größeren Auftrag der Statthalterei zur Ausführung. In meiner Freizeit vermisste ich Adolf sehr. Gerne hätte ich ihm einiges über Stefanie geschrieben, obwohl ich hierfür keinen Auftrag hatte. Aber ich konnte sie niemals sehen. Vermutlich war sie mit ihrer Mutter auf Sommerfrische gefahren. Da in Wien noch einiges für mich unerledigt geblieben war, schrieb ich Adolf, er möchte diese Angelegenheiten in Ordnung bringen. Vor allem war beim Kassier des Musikerverbandes Riedel mein laufender Beitrag zu bezahlen. Ferner sollte er dort mein Mitgliedsbuch beheben und mir die vom Musikerverband herausgegebenen Zeitschriften nachsenden. Adolf erfüllte meine Aufträge sehr gewissenhaft und übersandte mir das Gewünschte. Auf einer vom 15. Juli 1908 datierten Ansichtskarte, die den sogenannten Graben im ersten Bezirk zeigt, verständigte er mich davon. Der Text dieser Karte lautet: Lieber Gustl, war bei Riedel dreimal und nie getroffen, erst Donnerstagabends konnte ich ihn zahlen. Für deinen Brief und besonders deine Karte meinen herzlichsten Dank. Er sieht sehr prosaisch aus, der Brunnen nämlich. Seit deiner Abfahrt arbeite ich sehr fleißig, oft wieder bis 2, ja 3 Uhr früh. Wann ich fortfahre, schreibe ich dir. Habe gar keine Lust, wenn meine Schwester auch kommt. Übrigens ist's bei uns jetzt nicht heiß, es regnet sogar hier und da. Nebenbei sende ich dir auch deine Zeitschriften und das Büchel. Viele Grüße an dich und deine werten Eltern von Adolf Hitler. Der Brunnen, von dem Adolf schreibt, dass er sehr prosaisch aussehe, war im Volksgarten aufgestellt worden. Die Skulptur, die ihn schmücken sollte, stammte vom Bildhauer Hanak und hieß »Freude am Schönen«, eine Bezeichnung, die Adolf angesichts der nüchternen Sachlichkeit der Darstellung als Ironie empfand. Interessant ist der Hinweis auf seine Schwester, gemeint ist Angela Raubal. Die Seiten 289 und 290 des Buches sind Bildseiten. Seite 289, Brief Adolf Hitlers an seinen Freund, als dieser während der Osterferien nach Linz gefahren war. Seite 290, Schluss des vorstehenden Briefes. Weiter im Text. Es war Adolf durchaus nicht angenehm, wenn auch Angela hinauffuhr. Damit meinte Adolf ins Waldviertel hinauf, denn nach seinem schweren Zerwürfnis mit ihrem Manne wollte er mit ihr nicht mehr zusammentreffen. Wenige Tage später traf von Adolf abermals eine Karte ein, vom 19. Juli 1908 datiert, die eine Ansicht des Luftschiffes Zeppelin zeigt, das damals als ein Glanzstück moderner Technik galt und gewissermaßen als Symbol für die künftige Bedeutung der Luftfahrt für die Menschheit angesehen wurde. Die Karte hat folgenden Wortlaut: Lieber Freund, meinen besten Dank für deine Liebenswürdigkeit. Butter und Käse brauchst du mir jetzt nicht mehr zu senden, ich danke dir aber herzlich für den guten Willen. Heute Lohengrin, den ich besuche, viele Grüße an dich und deine werten Eltern von Adolf Hitler. Am Rande ist vermerkt, Frau Zackreis lässt sich fürs Geld bedanken und grüßt dich und Eltern. Ich hatte meiner Mutter erzählt, wie schlecht es meinem Freunde erginge und dass er oftmals hungere. Das hatte meiner guten Mutter genügt. Ohne darüber zu sprechen, sandte sie Adolf einige Male im Sommer 1908 Pakete mit Lebensmitteln. Dass dieser bat, ihm einstweilen nichts zu senden, hing wohl von der geplanten Ferienfahrt ins Waldviertel zusammen. Aber wichtiger als das alles war für ihn, dass er Lohengrin sehen konnte. Ich fühlte da ganz mit ihm. Was er wohl jetzt allein in unserem Zimmer arbeitete? Meine Gedanken beschäftigten sich sehr viel mit ihm. Vielleicht nützte er den Umstand, dass er jetzt den ganzen Raum für sich allein hatte, dazu aus, um seine großen Baupläne wieder aufzunehmen. Schon lange hatte er sich vorgenommen, die Wiener Hofburg umzubauen. Auf unseren Streifzügen durch die Innenstadt war er immer wieder auf dieses Projekt zurückgekommen, das ideenmäßig bereits fertig war und lediglich noch durchgezeichnet werden musste. Es störte ihn, dass die alte Hofburg und die Hofstallungen aus Ziegeln gebaut waren. Ziegel waren in seinen Augen für einen Monumentalbauten unsolides Material. Daher sollten diese Bauwerke abgerissen und durch Steinbauten ähnlichen Stiles ersetzt werden. Ferner wollte Adolf dem wundervollen Säulenhalbrund der neuen Burg ein entsprechendes Gegenstück gegenüberstellen und damit den Heldenplatz auf einzigartige Weise abschließen. Das Burgtor sollte bleiben. Zwei gewaltige Triumphbogen. Die Frage, welchen Triumph diese Bogen dienen sollten, hat Adolf wohl weislich unberührt gelassen. Über den Ring sollen den herrlichen Platz mit dem Hofmuseum in die Planung einbeziehen. Die alten Hofstallungen wurden niedergerissen, an ihre Stelle sollte ein Prunkbau kommen, der Hofburg ebenbürtig und durch zwei weitere Triumphbogen an den Gesamtkomplex gebunden. Damit hätte Wien nach Ansicht meines Freundes über einen Platz verfügt, der einer Weltstadt würdig war. Aber ich hatte mich geirrt. Nicht mit Wien beschäftigte sich Adolf, sondern mit Linz. Vielleicht war dies für ihn die beste Form, um jedes bittere Gefühl über das verlorene Elternhaus und die fremdgewordene Heimat in seinem Herzen zu übertönen. Linz, in dem ihm so furchtbare Schicksalsschläge zugefügt worden waren, sollte seine Liebe nun erst recht kennenlernen. Ein Brief kam, für Adolf eine Seltenheit, denn schon allein um Porto zu sparen, schrieb er sonst nur Karten. Obwohl er absolut nicht weiß, womit er aufwarten kann, drängte es ihn doch, mit mir über sein Einsiedlerleben zu plaudern. Der vom 21. Juli 1908 datierte Brief lautet im Original: »Lieber Freund, du wirst dir vielleicht schon gedacht haben, weshalb ich so lange nicht schreibe. Die Antwort ist sehr einfach. Ich wüsste nichts, womit ich dir hätte aufwarten können und was dich besonders interessiert hätte. Vorerst, ich bin noch immer in Wien und bleib auch hier. Allein hier, denn Frau Zackreis ist bei ihrem Bruder. Trotzdem geht es mir ganz gut bei meinem Einsiedlerleben. Nur eines geht mir ab. Bisher hat mich Frau Zackreis immer in der Früh aufgetrommelt. Ich stand immer schon sehr bald auf, um zu arbeiten, während ich jetzt auf mich selber angewiesen bin. In Linz ist nichts Neues los. Vom Theaterbauverein hört man jetzt überhaupt nichts mehr. Wenn die Bank vollendet ist, bitte sende mir eine Ansichtskarte. Und nun noch zwei Bitten habe ich für dich. Erstens, wenn du so gut wärst und mir den Führer durch die Donaustadt Linz kaufen wolltest, nicht den Würl, sondern den eigentlichen Linzer von Krakowitzer herausgegeben. Am Einband ist eine Linzerin, der Hintergrund stellt Linz von der Donauseite dar mit Brücke und Schloss. Er kostet 60 Heller, die ich dir in Marken beilege. Ich bitte dich, sende mir denselben sofort, entweder Franco oder Nachname. Die Kosten werde ich dir ersetzen. Passe aber auf, dass der Fährplan der Dampfschifffahrtsgesellschaft sowie der Stadtplan dabei ist. Ich brauche ein paar Zahlen, die ich vergessen habe und die ich im Würl nicht finde. Und zweitens bitte ich dich, dass du mir, wenn du wieder mit dem Schiff fährst, mir einen solchen Führer mitnimmst, wie du heuer einen hattest. Das nach Belieben werde ich dir zahlen. Also bitte sei so gut, nicht wahr? Neues weiß ich gar nichts sonst, höchstens, dass ich heute Vormittag eine Mordstrumwanzen erwischte, die auch bald darauf tot in meinem Blut schwamm. Und dass ich mir jetzt die Zähne klappern vor lauter Hitze, ich glaube, so kalte Tage werden nur in wenig Sommern sein wie heuer. Auch bei euch so, nicht wahr? Jetzt viele Grüße an dich und deine werten Eltern, und indem ich meine Bitten wiederhole, bleibe ich dein Freund Adolf Hitler. So intensiv war Adolf mit seinen neuen Umbauplänen für Linz beschäftigt, dass er dem Briefe noch von seinem knappen Gelde 60 Heller in Marken beilegte, damit ich ihm den von Krakowitzer verfassten Stadtführer besorge. Mit der Bank ist das Gebäude der Bank von Oberösterreich und Salzburg gemeint. Adolf war sehr besorgt, ob durch diesen Bau nicht etwa der geschlossene Eindruck, den der Linzer Hauptplatz bot, gestört würde. Dass er mit Ungeduld auf positive Nachrichten vom Theaterbauverein wartete, konnte ich verstehen, denn der Neubau des Linzer Theaters war nebst dem der Donaubrücke seine Lieblingsidee. Wie gewissenhaft Adolf trotz seiner eigenen Notlage war, bewies nicht nur der beigelegte Betrag für den Stadtführer, sondern die Bemerkung, dass er mir auch den Reiseführer, den man auf den Donauschiffen bekam und der nach Belieben honoriert werden musste, entsprechend vergüten wolle. Und ach, die Wanzen, Tücke des Schicksals. Ich selbst war dagegen fast immun, während Adolf schrecklich davon gepeinigt wurde. Wie oft hat er mir, wenn ich seine nächtliche Wanzenjagd verschlafen hatte, am Morgen sorgfältig auf eine Nadel aufgespielte Exemplare entgegengehalten? Übrigens waren damals sehr viele Wiener Wohnungen verwanzt. So hatte also wieder ein Mordstrumm daran glauben müssen. Längere Zeit blieb ich ohne Nachricht. Dann aber, Mit 17. August 1908 datiert, kam ein köstlicher Brief von Adolf, wohl der aufschlussreichste, den er mir geschrieben hat. Dieser lautet: Guter Freund, erst bitte ich dich um Verzeihung dafür, dass ich so lange keinen Brief schrieb. Es hatte dies auch seine guten oder besser schlechten Gründe. Ich wüsste nicht, womit ich dir hätte aufwarten können. Dass ich dir nun doch auch einmal schreibe, beweist nur, dass ich sehr lange suchen musste, um dir die paar Neuigkeiten zusammenzusuchen. Also, ich beginne. Erstens lässt sich unsere Zimmerfrau, die Zackreis, für das Geld schön bedanken. Und zweitens bedanke ich mich bestens für deinen Brief. Die Zackreis dürfte sich wahrscheinlich mit dem Schreiben schwer tun, sie beherrscht das Deutsch zu schlecht, deshalb bat sie mich, ich möchte dir und deinen werten Eltern ihren Dank überliefern. Ich habe jetzt gerade einen starken Bronchialkatarrh überstanden. Mir scheint, euer Musikerbund befindet sich jetzt in einer Krise. Wer hat denn die Zeitung eigentlich herausgegeben, die ich dir zum letzten Mal schickte? Ich hatte damals den Betrag schon längst gezahlt, weißt du Näheres? Bei uns ist jetzt schönes, angenehmes Wetter, es regnet nämlich stark. Und heuer im Jahre der Backofenhitze ist das wahrhaftig des Himmels Segen. Nun werde ich ihn aber auch nur mehr kurze Zeit genießen, Samstag oder Sonntag dürfte ich wahrscheinlich fortfahren. Wende dich davon genau verständigen. Schreibe jetzt ziemlich viel, gewöhnlich nachmittags und abends. Hast du den letzten Entscheid des Gemeinderates in Bezug des neuen Theaters gelesen? Mir scheint, die wollen gar den alten Krempel noch einmal flicken. Es geht dies aber nicht mehr, weil sie von der Behörde die Erlaubnis nicht mehr bekommen. Jedenfalls zeigt die ganze Phrasenreiterei, dass diese hochwohlgeborenen und alle maßgebendsten Faktoren vom Bau eines Theaters gerade so viel Idee haben wie ein Nilpferd vom Violinspielen. Wenn mein Handbuch der Architektur nicht schon so miserabel ausschauen täte, möchte ich es sehr gern einpacken und mit nachfolgender Theatergründungsvereinsentwurfsbauausführungskomitee gemäßer Adresse versenden an das allhierige, hochwohlgeborene, gestrenge, alllöbliche Komitoria zur etwaigen Erbauung und allfällige Ausstattungen. Und damit schließe ich nun. Grüß dich und deine werten Eltern vielmals und verbleibe dein Freund Adolf Hitler. Das ist Adolf, wie er leibt und lebt. Schon die ungewöhnliche Anrede »guter Freund« beweist, dass er sich in einer beinahe gerührten Stimmung befand. Dazu die umständliche Einleitung, die jenen für ihn so typischen Anlauf entspricht, den er auch bei seinen nächtlichen Reden brauchte, um in Schuss zu kommen. Der Witz vom angenehmen Regenwetter, der in anderer Form schon im Briefe vom 20. April gleichen Jahres auftaucht, wird wieder aufgewärmt, um die noch immer spröde Feder zu lockern. Zuerst bekommt unsere brave, so melodiös böhmakelnde Zimmerfrau eins aufs Zeug geflickt, darauf fällt Adolf über den Musikerbund her, doch das sind alles nur Vorgefechte, um den Säbel scharf zu machen, denn jetzt fällt er mit aller ihm eigenen Vehemenz über den Linzer Theatereifer einher, der keinen Neubau zu Wege bringt, sondern nur den alten Krempel renovieren will. Mit bissigen Worten fällt er über diese verzopften Spießer her, die ihm seine Lieblingsidee, die ihn seit Jahren beschäftigt, versauen. Als ich diesen Brief las, sah ich Adolf förmlich zwischen Tür und Flügel auf- und abjagen und mit sich überstürzenden Worten über diese bürokratischen Stadträte lospoltern. Die in diesem Briefe angekündigte Fahrt fand tatsächlich statt, denn schon am 20. August, also 3 Tage später, schickte mir Adolf aus dem Waldviertel eine Ansichtskarte mit dem Schloss Weitra. Er scheint sich aber bei seinem Verwandten nicht sehr wohlgefühlt zu haben, denn bald danach folgte eine Karte aus Wien, worin mir Adolf zu meinem Namensfeste gratulierte. So war dann alles, was vereinbart, geschehen. Frau Zackreis war in Mähren gewesen, Adolf im Waldviertel. Während das Leben in der Stumpergasse wieder in die gewohnte Bahn geriet, musste ich mich zu meinem Leidwesen am 16. September in der Kaserne des K&K Landwehr-Infanterieregimentes Nummer 2 melden. Was ich in diesen 8 Wochen zu tun hatte, richtiger gesagt, was in der Zeit der Ausbildung mit mir geschehen ist, will ich lieber übergehen. Diese 8 Wochen bilden sozusagen in meinem Leben eine absolut leere Stelle. Doch auch diese Zeit ging vorüber und so konnte ich endlich, es war der 20. November, Adolf meine Ankunft in Wien mitteilen. Ich hatte, wie ich Adolf schrieb, um Zeit zu gewinnen, den Frühzug benutzt und kam schon um 3 Uhr nachmittags auf dem Westbahnhof an. Bei der Sperre an dem gewohnten Platz musste Adolf stehen. Er konnte mir dann helfen, den schweren Koffer zu tragen, der auch als Gruß von meiner Mutter einiges für ihn enthielt. Hatte ich ihn übersehen? Ich ging nochmals zurück. An der Sperre stand er jedenfalls nicht. Ich ging in die Wartehalle. Vergeblich blickte ich mich um. Adolf war nicht da. Vielleicht war er erkrankt. Er hatte mir doch in seinem letzten Brief geschrieben, dass ihn sein altes Leiden, der Bronchialkatarrh, wieder quälte. Ich gab den Koffer in der Aufbewahrung ab und eilte sehr besorgt in die Stumpergasse. Frau Zackreis begrüßte mich freudig, fügte aber gleich hinzu, dass das Zimmer schon vergeben sei. »Ja, und Adolf, mein Freund?« fragte ich erstaunt. Frau Zackreis blickte mich aus ihrem faltigen, zerknitterten Antlitz mit großen Augen an. »Ja, wissen Sie denn nicht, dass der Herr Hitler ausgezogen ist?« »Nein, das wusste ich nicht.« »Wohin ist er denn übersiedelt?« wollte ich wissen. »Das hat der Herr Hitler nicht gesagt.« »Aber er musste doch eine Nachricht für mich hinterlassen haben, einen Brief vielleicht oder eine kurze Notiz. Wie soll ich ihn denn sonst finden?« Die Zimmerfrau schüttelte den Kopf. »Nein, der Herr Hitler hat nichts hinterlassen.« »Auch keinen Gruß?« »Er hat nichts gesagt.« Ich fragte Frau Zackreis, ob die Miete in Ordnung bezahlt wäre. Adolf hatte seinen Anteil gewissenhaft beglichen. Frau Zackreis gab mir den auf mich entfallenen Rest zurück, da ich ihr den Mietzins bis November im Vorhinein überwiesen hatte. Es war ihr sehr leid, uns beide zu verlieren, aber daran ließ sich nichts ändern. Über Nacht brachte sie mich zur Not unter. Am anderen Tage suchte ich mir ein neues Zimmer. Im Glasauer Hof auf der äußeren Maria-Hilfer-Straße fand ich ein nettes, helles Kabinett und mietete mir ein Pianino. Trotzdem ging mir Adolf sehr ab. Ich war überzeugt, dass er eines Tages wieder bei mir auftauchen würde. Um ihm dies zu erleichtern, hinterlegte ich bei Frau Zackreis meine neue Adresse. Es gab für Adolf jetzt 3 Wege, um mich sogleich zu finden. Entweder über Frau Zackreis oder über das Sekretariat des Konservatoriums oder über meine Eltern. Einen dieser Wege wird Adolf gewiss benutzen, wenn er wieder zu mir stoßen will. Dass ich ihn über das Zentralmeldeamt der Polizeidirektion finden könnte, daran dachte ich natürlich nicht. Doch es vergingen Tage, es verging die Woche, die nächste. Adolf kam nicht. Was war mit ihm geschehen? War zwischen uns beiden etwas vorgefallen, was ihn veranlasst hatte, sich von mir zu trennen? Ich ging in Gedanken die letzten gemeinsam verbrachten Wochen durch. Zwar hatte es Meinungsverschiedenheiten gegeben und Krach, aber das waren bei Adolf gewohnte Dinge. Das war ja bei ihm niemals anders gewesen. So sehr ich mich bemühte, die Gründe für sein Fernbleiben zu entdecken, ich konnte nicht den geringsten Anlass hierzu finden. Er hatte doch selbst wiederholt davon gesprochen, dass wir im Herbst, wenn ich nach Wien zurückkäme, wieder beisammen bleiben wollten. Mit keinem Worte hatte er eine geplante Trennung angedeutet, nicht einmal in Augenblicken sichtlicher Verärgerung. Unsere Freundschaft war in diesen 4 Jahren so fest zusammengeschmiedet worden, dass es darüber nichts zu reden gab. Das war genauso selbstverständlich wie der beiderseitige Vorsatz, auch in Zukunft zusammenzuhalten. Wenn ich die letzten gemeinsam verbrachten Wochen durchdachte, musste ich ganz im Gegensatz zu dem, was ich finden wollte, feststellen, dass unser Verhältnis zueinander besser gewesen war denn je, inniger, wesentlicher. Ja, diese letzten Wochen in Wien mit so vielen herrlichen Erlebnissen in der Oper, in der Burg, mit der abenteuerlichen Fahrt auf die Rax, bedeuteten geradezu den Höhepunkt unserer Freundschaft. Was konnte Adolf veranlasst haben, sich ohne Gruß und Zeichen von mir zu trennen? Je heftiger ich mir darüber meinen Kopf zermarterte, umso mehr empfand ich, was Adolf für mich bedeutet hatte. Ich fühlte mich allein und verlassen, denn durch die stete Erinnerung an unsere Freundschaft konnte ich mich auch nicht dazu entschließen, anderswo Anschluss zu suchen. Obwohl ich die Vorteile dieses Zustandes für mein Studium einsah, kam mir doch mein ganzes Leben jetzt so gewöhnlich und beinahe langweilig vor. Schöne Aufführungen in Konzertsaal und Oper zu hören, war gewiss ein Trost. Aber es war betrüblich, solche Erlebnisse mit niemandem teilen zu können. Bei jedem Konzert, jeder Oper, die ich besuchte, hoffte ich, Adolf zu sehen. Vielleicht stand er nach Schluss der Aufführung beim Ausgang und wartete auf mich, und ich hörte wieder sein so vertrautes, ungeduldiges »Komm doch endlich, Gustl!« Doch alle Hoffnungen, Adolf wiederzusehen, waren vergeblich. Mir aber wurde inzwischen eines klar, er wollte nicht zu mir zurückkehren. Es war nicht Zufall, dass er sich von mir getrennt hatte, auch nicht der Ausdruck einer vorübergehenden Laune oder wechselnder misslicher Verhältnisse. Hätte er mich finden wollen, hätte er mich bestimmt gefunden. Mir widerstrebte es, eine Freundschaft, die mir so viel bedeutet hatte, ohne ein Zeichen des Dankes, der weiteren Verbundenheit abzubrechen. Als ich daher das nächste Mal zu meinen Eltern nach Linz fuhr, ging ich zu Frau Raubal in die Bürgergasse, um mir dort seine Adresse zu holen. Sie war allein zu Hause und empfing mich auffallend kühl. Ich fragte, wo Adolf jetzt in Wien wohne. »Das wisse sie selbst nicht«, antwortete sie schroff. »Adolf habe überhaupt nicht mehr an sie geschrieben.« Also stand ich auch hier vor dem Nichts. Als Frau Raubal begann, mir Vorwürfe zu machen, dass ich durch meine künstlerischen Bestrebungen mitschuldig sei, dass Adolf heute als 20-Jähriger noch keinen Beruf und keine Existenz habe, legte ich ihr meine Ansicht darüber dar und verteidigte Adolf ganz entschieden, denn Angela sprach ja nur aus, was ihr Mann dachte. Meine Meinung über diesen war nicht besser als die Meinung, die Adolf von seinem Schwager hatte. Das Gespräch wurde immer unfreundlicher, ich stand auf und empfahl mich kurz. Das Jahr ging um, ohne dass ich von Adolf irgendetwas gehört oder gesehen hätte. Erst 40 Jahre später erfuhr ich von jenem Linzer Archivar, der sich mit der Erforschung der Lebensdaten Adolf Hitlers befasste, dass mein Freund von der Wohnung in der Stumpergasse ausgezogen war, weil ihm dort die Miete zu hoch gewesen war, um sich billiger in einem sogenannten Männerheim in der Meldemannstraße des 20. Bezirks einquartiert habe. Adolf war im Dunkel der Großstadt untergetaucht. Für ihn begannen jene Jahre, von denen er selbst nur wenig berichtete, für die es keine verlässlichen Zeugen gibt, denn eines steht für diese schwierigste Phase seines Lebens fest: er hatte keine Freunde mehr. Jetzt begriff ich sein damaliges Verhalten. Er wollte keinen Freund mehr haben. Allein und einsam wollte er seinen Weg gehen und tragen, was ihm das Schicksal auferlegte. Es war der Weg in die Einsamkeit. Ich hatte es ja selbst nach jener Trennung erfahren, dass der Mensch nirgends so einsam ist wie inmitten einer Großstadt. So fand denn unsere schöne Jugendfreundschaft einen wenig schönen Abschluss. Doch mit der Zeit versöhnte ich mich auch damit. Ja, ich fand, dass dieser von Adolf provozierte jähe Abbruch unserer Freundschaft eigentlich sinnvoller war als ein Ende, das dadurch heraufbeschworen wäre, dass wir uns gegenseitig gleichgültig wurden oder dass ich für Adolf nichts mehr bedeutet hätte. Gewiss wäre für mich dieses Ende schwerer zu ertragen gewesen als jener erzwungene Abschied, der eigentlich keiner war. Da diese Trennung zu einer Zeit erfolgte, da unsere Freundschaft, zumindest meiner Ansicht nach, einen geradezu idealen Höhepunkt erreicht hatte, blieb mir auch das Bild meines Freundes viel geschlossener und lebhafter in Erinnerung, als würde ich es nur durch einen infolge ungünstiger Begleitumstände getrübten Abschied sehen können. Sicher liegt auch darin der Grund, weshalb mir diese doch so ferne liegenden Jugendjahre so gegenwärtig geblieben sind.